Gustav Fischer Zeppelin, Mother Friedrich 8. Ich habe mal von beiden Ausweis und einen Fahrzeugschein gesehen. So, Sie kommen jetzt aus der Tschechischen Republik? Ja. Was haben Sie da jetzt alles mitgebracht? Da. 5 Stangen Zigaretten und 2 Mal Tabak. Wo haben Sie das gekauft? Unten auf Mordlein. Beim Vietnamesen. Klingenthal in Sachsen. In Sichtweite der tschechischen Grenze kontrollieren Zivilfahnder des Zolls verdächtige Fahrzeuge. Sie suchen nach unversteuerten Zigaretten, nach Waffen. Vor allem aber suchen sie nach Crystal Meth. Irgendwelche anderen waren Betäubungsmittel, Waffen, gefährliche Gegenstände, haben sie nichts dabei. Gut, haben Sie was gegen einen Drogenschnelltest? Giftküchen und Ameisenhandel. Warum Crystal Meth schwer zu stoppen ist. Ein Feature von Frank Kempe. Kaum eine Droge macht so schnell abhängig und ruiniert den Körper in so kurzer Zeit wie Crystal Meth. 2012 wurden in Deutschland 2.556 Erstkonsumenten mit Crystal erwischt und damit zum ersten Mal mehr als mit Heroin. Schon 13-14-Jährige konsumieren die Partydroge, die in Bayern und Sachsen billig und leicht verfügbar ist. Vor allem nahe der tschechischen Grenze. Crystal boomt. Wir hatten Ende der 90er Jahre die ersten Aufgriffe mit einer uns bis dato völlig unbekannten Droge, Crystal. Jörg Michaelis, Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen. Und seit dieser Zeit sind die Zahlen im Zusammenhang mit Crystal enorm nach oben gegangen. Und heute ist Crystal innerhalb der Rauschgiftkriminalität in Sachsen die Droge Nummer 1. In der ersten Welle der 90er Jahre, also Ende der 90er Jahre, haben fast nur Leute aus der Techno-Szene Crystal genommen. Mittlerweile kommen die Konsumenten aus allen gesellschaftlichen Schichten. Viele nehmen die Droge zur Leistungssteigerung, etwa in handwerklichen Berufen, um Überstunden machen zu können und Akkordzuschläge zu kassieren. Eine Partydroge, die im Alltag angekommen ist. Auch im Alltag von Zollamtsinspektor Jens Hartmann. Gestern erst hat er mit seinen Kollegen von der Dienststelle Plauen wieder einen Schmuggler mit Crystal erwischt. Hier, das Crystal befindet sich in 2 kleinen transparenten Druckverschlusstütchen. Wir haben hier eine kristalline Substanz, die eine weißliche Farbe hat. Von der Konsistenz her erinnert es an Candiszucker. Hier handelt es sich von augenscheinlicher guter Qualität, die noch ungestreckt ist. Das heißt, zum Weiterverkauf bestimmt kann es dann noch gestreckt werden und der Preis im Bundesgebiet erhöht sich dann um ein Vielfaches zum Einkaufspreis auf den sogenannten Asia-Märkten. Viele Crystal-Abhängige dealen mit dem Stoff in Kleinstmengen, um die eigene Sucht zu finanzieren. Ameisenhandel nennen das die Ermittler. 10 Gramm Crystal und damit eine sogenannte nicht geringe Menge hat der Verdächtige von gestern über die Grenze geschmuggelt. Das war ein alter Bekannter, der ist schon zum zweiten Mal uns aufgefallen. Und ja, er hat es wieder versucht und es ging wieder leider nicht gut aus für ihn. Auf unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln stehen mindestens 2 Jahre Gefängnis. Aber Untersuchungshaft hat der zuständige Richter wieder nicht verhängt. Warum? Jens Hartmann zuckt mit den Schultern. Ihn kann nicht so schnell umwerfen. Ein Mann von kräftiger Statur, Mitte 30, um die 1,90 groß, 3 Tage Bart. Ein erfahrener Zöllner. Seit 17 Jahren im Dienst. Doch die Fahndung nach Crystal-Schmugglern ist schwierig. Denn den Crystal-Schmuggler gibt es nicht. Genauso wenig wie den Konsumenten. Crystal Meth ist nach Cannabis die weltweit meist konsumierte Droge. Eigentlich heißt die Substanz Methylamphetamin. Eine hochkonzentrierte Form des Aufputschmittels Amphetamin. Weltweit bis zu 24 Millionen Menschen schniefen oder rauchen pulverisiertes Crystal Meth oder spritzen es sich regelmäßig mit Wasser verdünnt, schätzt das Büro der Vereinten Nationen für Drogenhandel und Verbrechen. Ein globalisierter Stoff. Glass. In den USA gibt es etwa 1,5 Millionen Konsumenten. Meth gilt dort als das Kokain der Armen und ist zugleich Stoff für die Fernsehunterhaltung. Die preisgekrönte Serie Breaking Bad erzählt die Geschichte des krebskranken Chemielehrers Walter White, Spitzname Heisenberg, der mit einem Schüler zusammen Crystal herstellt und zum Drogenbaron aufsteigt. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Breaking Bad ist ein Quotengarant, auch im deutschen Privatfernsehen. Das Crystal, das in Deutschland konsumiert wird, stammt zum großen Teil aus Tschechien. Es wird dort in illegalen Labors aus Erkältungsmedikamenten und Haushaltschemikalien hergestellt. Ein Geschäft, das die vietnamesische Mafia kontrolliert. Kaufen kann man Crystal direkt hinter der Grenze, auf einem der 35 sogenannten Asiamärkten. Der Normalpreis für den Erstkäufer ist so um die 25 bis 30 Euro. Und der Weiterverkauf im Bundesgebiet ist eigentlich so, je weiter es weggeht ins Bundesgebiet, umso teurer wird die Droge. Da können Sie dann 80 bis 90, gegebenenfalls auch 100 Euro für das Gramm dann dafür verlangen. Methamphetamin wirkt ähnlich wie Amphetamin, Speed. Nur wesentlich länger und stärker. Es reicht eine gesniefte Konsumeinheit aus, um bis zu 20 Stunden drauf zu sein. Warnt drugcom.de, die Internetberatungsstelle der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Durch die Ausschüttung der körpereigenen Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin kommt es zu einer Erhöhung des Pulses, der Herzfrequenz und des Blutdrucks. Hunger und Schlafbedürfnis werden unterdrückt, ein gehobenes Selbstwertgefühl, erhöhte Risikobereitschaft, Euphorie, extreme Nervosität sowie ein gesteigerter Rededrang sind weitere typische Symptome. Methamphetamin flutet das Gehirn mit Glückshormonen. Deshalb macht der Stoff extrem schnell süchtig. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Körper bei der Einnahme von Crystal dreimal mehr Dopamin ausschüttet als beim Orgasmus. Umso tiefer ist der Fall, wenn die Wirkung nachlässt. Depressionen, Gereiztheit, Antriebsarmut sind harmlos im Vergleich zu den Langzeitfolgen. Crystal richtet irreversible Schäden im Gehirn an. Suchtmediziner entdecken Alzheimer-Symptome bei 20-Jährigen. Langfristig erhöht der Methamphetaminkonsum auch das Risiko für die Parkinson-Krankheit. Zwischen absolut high und total down, bis am Ende die Persönlichkeit zerfällt. Die Zeitungen in Bayern und Sachsen werden zu Chronisten einer schleichenden Epidemie. Mechaniker stach Frau nieder. Verurteilt. Chemnitzer Morgenpost am 14. November 2012. Am 4. Mai drehte David M. durch. 7 Tage lang hatte er Crystal konsumiert, war 4 Tage ohne Schlaf. Er griff sich ein Messer, tobte vor Katharina H. und stach im Rausch auf ihre Brust ein. Als die Polizei eintraf, stürzte sich M. auf die Beamten. Ein Polizist schoss dem Hünen ins Knie und in den Bauch. Erst in der Klinik konnte er mit einer Narkose ruhig gestellt werden. Manche Crystal-Konsumenten mutieren zu Zeitbomben und damit auch zu einem Risiko für die Zöllner. Jens Hartmann und seine Kollegin Silvia Kirchhoff tragen schusssichere Westen unter ihren Jacken. Du siehst es ja von außen nicht unbedingt, ne? Ob da jetzt einer drin sitzt, der gewalttätig ist oder nicht gewalttätig ist. Manche sind freundlich, manche explodieren halt gleich. Muss man mit allen Situationen rechnen. Man weiß nicht, sitzt in dem Fahrzeug ein gesuchter Verbrecher oder sitzt dort wirklich gerade die Gemeindeschwester, die nach Hause fährt. Das Gefahrenpotenzial ist relativ hoch bei einigen Leuten, die schon relativ lange abhängig sind oder schon vom Grundwesen her so ein bisschen eine aggressive Haltung mitbringen. In Verbindung mit dem Crystal ist es natürlich dann fatal. Hyperaktivität, Wahnvorstellungen, also Paranoia, Psychosen, Verfolgungswahn, Realitätsverlust, gepaart mit der Kontrolle dann, die dann dazukommt, das kann natürlich die Bombe zum Explodieren bringen und dann drehen die halt einfach durch. Okay, gut, dann legen wir los. Silvia Kirchhoff und Jens Hartmann sind Elster 11, ein eingespieltes Team. In ihrem silbergrauen Kombi gehören sie zu einer von 60 mobilen Kontrolleinheiten des Zolls, die jeden Tag in ganz Deutschland unterwegs sind. Elster 11 wird heute von 2 weiteren Zivilfahrzeugen und einem grün-weißen Transporter unterstützt. Insgesamt 8 Zollkollegen rücken Richtung Grenze aus. Also wir fahren jetzt von Plauen nach Klingenthal. Es gibt dort einen ehemaligen Grenzübergang in der Stadt. Von dort können Sie mit dem BKW zu Fuß oder auch mit dem Reisebus rüberfahren nach Tschechien und können dort Zigaretten erwerben oder auch andere Waren, Lebensmittel. Und dort spielt sich eigentlich von Fahrzeugaufkommen das meiste ab. Elster 11 schlängelt sich auf der B283 durchs Vogtland. Hügelige Felder wechseln sich ab mit Nadelwäldern. Alle paar Kilometer ein herausgeputztes Dorf. Holzgetäfelte Fassaden mit akkurat gepflegten Gärten davor. Eine Region, die vom Tourismus lebt und unter dem Drogentourismus leidet. Wie viele hier in der Gegend Crystal abhängig sind, kann niemand sagen. Für ganz Sachsen wird ihre Zahl auf 15.000 geschätzt. Silvia Kirchhoff hat gerade das 25-jährige Dienstjubiläum hinter sich. Früher drehte sich ihr Job um unverzollte Zigaretten. Heute fast nur noch um Crystal. Crystal ist halt wirklich ein Vormarsch. Und es ist erschreckend mit anzusehen, was dann aus den Leuten überhaupt wird. Ja, da sind viele Junge schon dabei, die jetzt mit 18 Jahren oder mit 15 Jahren schon angefangen haben, die dann 23 sind, die du siehst, wo du denkst, du hast einen 35-Jährigen, 40-Jährigen vor dir. Ne? Crystal-Abhängige altern im Zeitraffer. In den USA stellt die Polizei vorher-nachher Fotos ins Netz. Aus frischen Gesichtern werden eingefallene, von Pickeln übersäte Visagen mit Zahnstummeln und erloschenen Augen. Faces of Meth heißt dort die Kampagne gegen den Stoff. Früher zog sie alle Blicke auf sich. Heute zieht sie Crystal. Das Plakat der bayerischen Initiative Mind Zone mit dem Foto einer Süchtigen hat Seltenheitswert in Deutschland. Groß angelegte Aufklärungskampagnen könnten Neugier wecken, anstatt abzuschrecken. So die bisherige Bundesdrogenbeauftragte Mechthild Dückmanns. Eine Studie soll jetzt klären, welche Bevölkerungskreise in Deutschland Crystal überhaupt konsumieren und welche Angebote zur Prävention und Therapie sich daraus ableiten lassen. Während die politisch Verantwortlichen in Deutschland das Thema gerade entdecken, diskutieren Kenner des Stoffs ungeniert in Online-Foren. Die ultimative Wachheit. Glücksgefühle überstürzen sich mit Rede- und Bewegungsdrang. Der Körper fühlt sich genial an. Ein Touch von unbesiegbar. Augenblicklich fühlte ich mich frisch und voller Energie. Die nächsten Stunden quatschte ich diverse Leute mit diversem Mist zu, räumte mein Zimmer penibelst auf und verbrachte mehrere Stunden damit, auf meinem Laptop ein passendes Hintergrundbild zu finden. Die Zeiten ohne C sind die reinste Hölle. Nichts klappt, ich bin müde und erschöpft und unausstehlich zu jedem. Meistens bin ich inzwischen allein, wenn ich Crystal ziehe, wie gerade eben, während ich diesen Bericht schreibe, in der Hoffnung, manchen vor diesem Zustand zu bewahren. So, jetzt befahren wir hier den Kreisverkehr. Hier sehen Sie die Grenze. Die Grenzlinie ist ca. 100 Meter rechts. Wir biegen aber jetzt mal hier ab, in die Talstraße. Und hier rechts sehen Sie dann schon die ersten Einkaufsmöglichkeiten auf tschechischem Gebiet. Und einige Tankstellen gibt es hier noch, Restaurants. Und der Außermarkt ist dann in ca. 800 Meter Entfernung geradeaus. Wir haben zwei Beamte postiert, die aus sicherer Entfernung den Markt beobachten, auch den gewissen Stand, wo das verkauft wird. Ralf Wiegand, einer von Hartmanns Kollegen. Anfang 50, ein eher drahtiger Typ mit dunkler Sonnenbrille. Die Hände vergräbt er gerne in den Taschen seiner Jeans. An der rechten Hüfte unter der Jacke die Heckler & Koch P30. Und wenn dann entsprechend ein Fahrzeug durchgegeben wird, dann setzen wir uns in Bewegung, Kreisverkehr, und kurz nach der Grenze nehmen wir die Fahrzeuge in Empfang und ziehen die dann an einer geeigneten Stelle raus, kontrollieren die und haben dann in der Regel auch einen Treffer. Wir werden mal schauen. Wiegand und seine Kollegen haben einen Blick für ihre Klientel. Vor allem Langzeitkonsumenten sind für sie leicht zu erkennen. Hinzu kommen Erkenntnisse aus dem polizeilichen Datenspeicher. Also erstmal haben wir Autonummern, dann sind auch viele uns persönlich schon bekannt vom Aussehen her und auch vom Auftreten her, vom Laufen, vom Bewegungsablauf. Kleiner Mitsubishi Victor-Trennung, mehr haben wir nicht erkannt. So, wir führen eine Zollkontrolle durch. Dann kann man ein einfaches Fahrzeug schauen. Haben Sie schon mal was mit Betäubungsmitteln zu tun gehabt? Nein. Dann haben Sie sicherlich auch nichts dagegen, wenn wir bei Ihnen einen Drogenschnelltest durchführen? Ja, okay. Ein junger Mann, Mitte 20, schwarze Kapuzenjacke, dünner Kinnbart, seine Augen wandern unruhig hin und her. Auch seine Begleiterin wirkt nervös. Wiegand holt einen Drogenwischtest aus dem Wagen. Ein blaues Plastikröhrchen, das über die Handflächen gezogen wird. So. Das ist ein sogenannter Drug-Vibe-Test. Ja. Schon mal gemacht? Doch, eben mal, glaube ich. Das hier ist jetzt nur Wasser. Da müssen wir bitten, die Hand auszustrecken. Andere Seite mal noch. Moment. Wie lange dauert das jetzt? Anfangs ist bloß ein paar Minuten. Es ist relativ warm. Hier sehen Sie, wie das Wasser hochsteigt. Sehen Sie es? Und dann, wenn das oben ist, dann verfärbt es sich. Hier kommt schon langsam ein Kontrollstrich beim Amphetamin. Sollte der Fahrer Crystal genommen haben, dann ist er den Führerschein los. Viele Konsumenten lassen sich fahren, kommen oft auch mit dem Taxi über die Grenze. Auf dem Plastikröhrchen des Drug-Wipe-Tests erscheint ein zweiter Strich, wenn auch etwas blass. So, ein kleines Problem haben wir hier. Was denn? Der Schnelltest auf Amphetamin zeigt an, ist positiv. Mhm. Gibt es zwei Möglichkeiten, Sie haben was genommen oder Sie haben, sind mit irgendwas in Berührung gekommen davon? Also genommen habe ich nicht, das weiß ich. Was sind das überhaupt nochmal direkt für Wirkstoffe? Amphetamin, das ist das sogenannte Crystal. Nee, also nehmen tue ich aber nicht. Sie können auch gerne Bluttest und alles machen. Das bedeutet körperliche Durchsuchung und ein zweiter Drogenwischtest. Diesmal auf der Stirn. Der junge Mann muss in den bereitstehenden zivilen Transporter einsteigen, seine Taschen leeren, die Schuhe ausziehen, sich abtasten lassen. Kürzlich haben sie in Klingenthal bei einem 21-Jährigen in einer Kniebandage 35 Gramm Crystal entdeckt. Auch der Körperschmuggel nimmt zu. Verpackt in Plastikkapseln sogenannter Überraschungseier oder in Kondomen wird das Rauschgift vaginal oder rektal transportiert. Oder im Magen. Am 19. September 2013 notierte die Frankenpost: Sie wollte Crystal Speed von Tschechien nach Deutschland schmuggeln und bezahlte das mit ihrem Leben. Eine 32-jährige Bayreutherin starb, nachdem die geschluckte Drogenverpackung in ihrem Körper geplatzt war. So, das war's. Ich sehe, ist da alles leer. Ja, ist alles leer. Okay, haben wir einen halben Geld noch übrig? Ja. Das schauen wir hier rein, ja. Sie haben also noch nie Crystal genommen, sagen Sie. Durchsuchung, Fehlanzeige. Aber immer noch misstrauisch knöpfen sich Wiegand und Hartmann jetzt den PKW vor. Im Inneren des Kleinwagens herrscht ziemliches Durcheinander. Die Mittelkonsole ist bis zum Rand gefüllt mit Bonbons. In jedem Einzelnen kann der Stoff stecken. Die Rückbank vermüllen alte Zeitschriften und leere Dosen diverser Energydrinks. Ich tue die Sachen mal vor und kontrolliere von der Seite. Das sehen Sie ja selber hier in so einem Auto. Ist das hoffnungslos eigentlich, hier was zu finden. Günstigsten wäre ein Hund, aber da ist heute keiner da. Die sind heute zur Hundeausbildung. Heute kein Hund da. Das Pärchen im Auto hat Glück. Vier Rauschgiftspürhunde stehen dem Zoll im Bezirk Plauen zur Verfügung. Für fast 100 Kilometer Grenze. In einem Auto gibt es zahllose Versteckmöglichkeiten. Im Tankdeckel, hinterm Radio, in der Türverkleidung oder im Verbandskasten werden die Zöllner häufig fündig. Dazu kommen Wanderstöcke, Fahrradsättel, Filzstifte oder Cremedosen. Im Frühjahr entdeckten bayerische Fahnder 3 Gramm Crystal in einem Döner. Noch warm und eingewickelt in Alufolie. Mittlerweile gibt es auf den Märkten sogar gewisse Utensilien mitzukaufen, die als Versteck dienen können. Cola-Dosen oder Sprayflaschen, die dann innen hohl sind, die man nur aufschraubt. Schon über eine Viertelstunde steht der Mitsubishi am Straßenrand. Eine Funkabfrage bei INPOL, dem polizeilichen Informationssystem von Bund und Ländern, hat nichts gebracht. Und der zweite Drug-Wipe-Test? Test ist negativ. Alles klar, dann schicken wir so weiter. Gut. Jetzt sind Sie wahrscheinlich erleichtert, oder? Ja, dass es vorbei ist. Aber man kann es halt nicht ändern. Die machen auch bloß ihre Arbeit. Aber naja, weiter geht's. 4.500 Fahrzeuge passieren täglich den Grenzübergang Klingenthal-Kraslitsche. Der nächste, Johann-Georgenstadt, ist 30 Kilometer entfernt. 2007 mit dem Beitritt Tschechiens zum Schengener Abkommen wurden systematische Grenzkontrollen abgeschafft. Im Zollamtsgebäude von Klingenthal werden heute Blumen verkauft und Haare geschnitten. Ja. Wenige hundert Meter dahinter, auf tschechischem Gebiet, stehen zwei windschiefe Hallen. Davor dutzende Bretterbuden, in denen vietnamesische Händler Ramschware verkaufen. Tschechien kümmert sich wenig um seine ehemaligen Vertragsarbeiter und deren Kinder. Hallo, Zigaretten bitte? Zigaretten? Den meisten bleibt zum Überleben nur der Handel mit Billigtextilien, nachgemachtem Markenparfüm und vor allem mit Zigaretten. Das große Geschäft aber wird unter der Hand mit Drogen gemacht, mit Marihuana, vor allem aber mit Crystal. Pico nennen sie hier die weißen Kristalle. Das Rezept beschrieb Mitte der 1980er Jahre der US-amerikanische Chemiker Steven Preisler, alias Uncle Fester, in seinem Drogenkochbuch für den Hausgebrauch. Durch eine einfache Reaktion extrahierte er aus Hustensaft oder Grippemitteln Ephedrin und mischte frei verkäufliche Chemikalien dazu. Raketentreibstoff für Menschen, nannte Preisler sein Produkt. Mittlerweile kursieren im Internet Anleitungen für die sogenannte Shake-and-Bake-Methode. Crystal zubereitet in einer normalen Plastikflasche, die in die Luft fliegt, wenn sie zu stark geschüttelt oder zu früh geöffnet wird. Das tschechische Verfassungsgericht hat eine Regelung aufgehoben, die den Besitz kleiner Mengen Rauschgift, unter anderem von maximal 2 Gramm der chemischen Droge Crystal Meth, erlaubt hatte. Meldete der Deutschlandfunk am 2. August 2013. Ab sofort muss die Höhe des straffreien Drogenbesitzes für Suchtkranke wieder im Einzelfall festgelegt werden, entschieden die Richter in Brünn. Das tschechische Drogengesetz aus dem Jahr 2010 ist eines der liberalsten in Europa. Deutsche Politiker fordern von Tschechien seit langem, die ihrer Meinung nach zu laschen Drogengesetze zu verschärfen. 25 bis 30 Euro kostet auf den Asiamärkten das Gramm Crystal. Das sind bis zu 10 Kicks. Von Konsumeinheiten spricht die Polizei. Preise, die Jugendliche vom Taschengeld bezahlen können. Also das ist hier mein Zimmer. Ich schlafe da hinten. Hier schläft meine Mitpatientin. Mit Crystal Meth habe ich mit 14 angefangen. Ja, da war ich auf einer Party. Und da kamen halt Freundinnen von mir und haben mich gefragt, willst du Oma probieren? Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich halt auf der Droge hängen geblieben. Paulina ist 16 und seit 2 Wochen Patientin in der alten Flugschule, einem Therapiezentrum in Großrückerswalde bei Chemnitz. An der Wand in ihrem Zimmer hängen Fotos von ihrer Familie, ihrer Konfirmation, den Freundinnen. Paulina ist mit ihnen losgezogen auf die Jagd nach dem nächsten Kick. Ja, das war eine Nacht, dann hatten wir nichts mehr und da waren wir auf der Straße. Dann kam uns so halt eine ältere Frau entgegen. Ja, und da haben wir die halt zusammengeschlagen, auf die Straße liegen gelassen und halt die Handtasche mitgenommen. Es waren ungefähr 250 Euro drin gehabt. Dafür haben wir auch das Zeug gekauft. Über 50% Crystal-Konsumenten unter 20 sind weiblich, ergab eine Studie der Sächsischen Landesstelle für Suchtberatung. Weil die Droge das Hungergefühl unterdrückt und regelmäßiger Konsum mit starkem Gewichtsverlust einhergeht. Eine Droge, die schlank macht und den Erlebnishunger stillt. Das Typische für Crystal-Abhängige ist, dass sie wie alle anderen auch, die Drogen konsumieren, Grenzen überschreiten wollen. Typischerweise Crystal-Abhängige, aber in die Richtung schneller, weiter, höher. Uwe Wicher leitet seit 13 Jahren das Therapiezentrum Alte Flugschule. Die Party darf kein Ende nehmen. Ich möchte nicht spüren, dass ich müde werde. Ich möchte nicht aufhören müssen mit etwas, sondern ich möchte das immer weiter tun, weil es Freude macht und weil es Spaß macht. Also der nie enden wollende Spaß sozusagen. Die Partydroge von heute synthetisierte der japanische Chemiker Nagayoshi Nagai erstmals 1893. Methamphetamin wurde zunächst zur Behandlung von Asthma eingesetzt, dann aber als pharmazeutische Waffe entdeckt. In Deutschland vertrieben die Temmler-Werke ab 1937 die Substanz unter dem Namen Pervitin. Im Zweiten Weltkrieg verabreichten die Nazis den Frontsoldaten mehr als 200 Millionen Pervitin-Pillen als Aufputschmittel und um Angstgefühle einzudämmen. Noch bis 1988 war Pervitin in deutschen Apotheken erhältlich. Uwe Wicher, Sozialarbeiter mit therapeutischer Zusatzausbildung, hatte es anfangs vor allem mit Heroinsüchtigen zu tun. Heute sind die selten geworden. Von seinen 150 Klienten im Jahr haben 90% Erfahrungen mit Crystal. Und das Einstiegsalter sinkt. Das hat natürlich verheerende Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung und auf die Organentwicklung. Das ist etwas, was sehr schwierig ist, weil wenn dieser Mensch dann, wenn er 20 oder 21 ist, so weit ist, dass er aufhören kann, Drogen zu konsumieren oder es will, dann fehlt ihm ein ganz großes Stück seines Entwicklungsweges, nämlich vom Kind zum Erwachsenen. Und wir fangen eigentlich an derselben Stelle wieder an. Das heißt, wir haben es mit äußerlich erwachsenen Menschen zu tun, die aber eigentlich vom Reifeprozess Kinder geblieben sind und so auch ihre Umwelt, die Anforderungen an sie, die ganzen Reize verarbeiten. Von Crystal wegzukommen ist eines der härtesten Entzugsprogramme überhaupt. Das Suchtpotenzial ist enorm. Ein halbes Jahr Therapie kostet die Gesellschaft rund 25.000 Euro und nur jeder Dritte bleibt dauerhaft clean. Nach einer Statistik des Bundeskriminalamtes kamen im Jahr 2012 mindestens 7 Menschen durch Methamphetaminkonsum ums Leben. Die Dunkelziffer ist hoch. Yvonne F. starb an den Folgen ihres jahrelangen Drogenkonsums, multiples Organversagen. Die Leiche der 1,65 Meter kleinen Frau war auf 40 Kilo abgemagert. Yvonnes Sohn starb, weil niemand seine Mutter vermisste. Berichtete Bild Leipzig im Juni 2012. Marcel, so hieß der Junge, verdurstete. Seine Mutter Yvonne F. war im Jahr 2010 Patientin in der alten Flugschule von Uwe Wicher. Da war Marcel gerade geboren. Rückfällig geworden, starb sie 2 Jahre später. Crystal hat aber jetzt nicht diese typische Mortalitätsrisiken, wie wir es beim Heroin mit dem goldenen Schuss gesehen haben. Also bei Crystal werden wir eher Todesfälle aus Drogenfolge sehen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, weil es Unfälle sind. Weil jemand dann am Ende einer langen Session trotzdem noch Auto fährt. Man findet den Crystal-Konsumenten eben nicht auf dem Bahnhofsklo mit einer Spritze, sondern es sind die anderen Risiken, die aus der Wirkungsweise der Droge entstehen, die dann zum Beispiel zu Unfällen führen. Auch über den Luft- und Seeweg gelangt immer mehr Crystal nach Deutschland. Im Februar 2013 stellten Zöllner auf dem Münchner Flughafen 19,2 Kilogramm sicher. Der größte Crystal-Fund in Deutschland überhaupt. Der Stoff war für Japan bestimmt, München nur Durchgangsstation. Insgesamt zogen Zoll und Polizei im vergangenen Jahr 75 Kilogramm Crystal aus dem Verkehr. Im Vergleich zu 2011 eine Steigerung um 88%. Und doch ist das nur ein Bruchteil der tatsächlich geschmuggelten Menge. Um die großen Fische, die organisierten Banden, kümmert sich in Sachsen das Landeskriminalamt. Hier in Dresden hat man beobachtet, dass sich die Schmuggler ständig neue Lieferwege erschließen. LKA-Präsident Jörg Michaelis widerspricht deshalb der letzten Bundesdrogenbeauftragten Mechthild Dügmanns, die Crystal ein regionales Problem nannte. Auch in westlichen Bundesländern sind die Aufgriffszahlen im Zusammenhang mit Crystal nach oben gegangen. Und auch die anderen Bundesländer haben die Dimension erkannt. Und wir arbeiten jetzt bei der Bekämpfung der Crystal-Kriminalität auch gemeinsam. Michaelis ist davon überzeugt, dass sich das Problem mit polizeilichen Mitteln allein nicht lösen lässt. Auch wenn er große Stücke auf seine Fahnder hält. Zum Beispiel auf die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift, kurz GER Ostsachsen. Die 16 Fahnder von Zoll und LKA sollen Schmuggelwege aufdecken, Täterstrukturen zerschlagen und kriminelle Gewinne abschöpfen. Hauptkommissar Harald Schwab ist einer der beiden Leiter der GER Ostsachsen. Es gibt kein Raster für Crystal-Händler. Wir haben die 18-Jährigen, die aus Sachsen-Anhalt mit dem Zug nach Johann-Georgenstadt fahren und dann im Bereich von 300 Gramm einkaufen. Wir haben, wie vor kurzem erst, eine 59-Jährige, die sich um den Einkauf von Crystal gekümmert hat. Das heißt, wir haben die kontrollieren lassen und die hatte in ihrem Fahrzeug 1 Kilogramm Crystal. War selbst keine Konsumentin, sondern hat mit diesem Handel mit Crystal nur Geld verdient. Auch Rechtsradikale mischen mit. Dass die braune Szene systematisch in den Crystal-Handel verstrickt ist, kann das LKA Sachsen zwar nicht erkennen Und es passt auch nicht ins Bild vom deutschen Saubermann, das Neonazis gerne von sich zeichnen. Offenbar ist aber die Aussicht auf lukrative Geschäfte stärker als jede ideologische Vorgabe. Vielleicht wird der Crystal-Handel aber auch geadelt durch die Legende, Hitler selbst habe Pervitin genommen. Sicher ist, auch Rockerclubs dealen mit Crystal. Und deren Verbindungen in die Neonazi-Szene sind aktenkundig. Langjährige Haftstrafen für rechte Crystal-Dealer aus Nordsachsen. Sächsische Zeitung am 26. April 2013. Das Landgericht Leipzig sprach die 31, 26 und 25 Jahre alten Männer schuldig, im großen Stil Crystal aus Tschechien besorgt und in Deutschland weiterverkauft zu haben. Die Behörden rechnen die Männer zur gewaltbereiten rechten Szene. Der Älteste war Stadtratskandidat der NPD. 9 Jahre und 8 Monate Haft bekam der Hauptangeklagte Lars S., ein Weggefährte des sächsischen NPD-Vizevorsitzenden Mike Scheffler. Vergangenes Jahr wurde in Hoyerswerda der Sänger der Skinhead-Band Bollwerk, Ralf A., verhaftet, weil auch er mit Crystal gedealt haben soll. Auch in Deutschland wird Crystal Meth gekocht. 24 illegale Labore für synthetische Drogen, darunter 13 für Crystal, wurden laut BKA im vergangenen Jahr entdeckt. Das war eine Einraumwohnung auf dem Lande. Es war völlig unaufgeräumt. Die eigentliche Produktion fand auf dem Herd statt. Die Kühlung war ein Ventilator. Die Ausdünstungen, die waren gigantisch. Der Boden war verschmutzt, die Wand war verschmutzt. Der Herdbereich, auf dem die Lasagne neben dem Crystal stand, also katastrophale Zustände. Man muss sich nicht ein steriles Labor vorstellen, sondern das kann das Badezimmer sein, so, oder wie in diesem Fall die Küche. Die tschechische Polizei hat 2013 insgesamt 235 Giftküchen ausgehoben. Und trotzdem floriert das Geschäft der Crystal Mafia. Prosim. Fragt man in Prag nach den Gründen, Hallo. Wird man telefonisch an Oberst Petre Kocsi vermittelt. Hallo. Der stellvertretende Leiter der nationalen Antidrogenbehörde spricht Deutsch. Und er hat allein schon deswegen einen guten Draht nach Bayern und Sachsen. Kocsi sieht das Hauptproblem darin, dass man einer ethnisch geschlossenen Tätergruppe gegenübersteht. Die Vietnamesen, die arbeiten mehr oder weniger in kleinen Zellen, das heißt, keine große, von ganz oben geleitete Mafiastruktur, aber mehr oder weniger kleinere Zellen, die in dem Fall der Notwendigkeit zusammenarbeiten. Früher haben die Vietnamesen nur verkauft. Die Produktion lag in den Händen tschechischer Krimineller. Erst vor einigen Jahren sind vietnamesische Gruppen in das Geschäft ganz eingestiegen. Wer geschnappt wird, packt sehr selten aus. Umso wichtiger ist für Kocsi und seine 150 Spezialfahnder die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden. Zum Beispiel die deutschen Kollegen von der Polizei oder von der Zoll, die stellen fest, dass ein Kurier unterwegs ist. Dann wird diese Information möglichst schnell an die tschechische Seite übergeben. Und wir versuchen durch die Analyse dieser Informationen festzustellen, woher die Drogen stammen können. Und gleich danach können wir versuchen, die Quelle festzustellen. Einen Teil ihrer Gewinne investieren die Drahtzieher ständig in neue Produktionsstätten. Sie kaufen über Strohmänner verlassene Bauerngehöfte. Moderne Entlüftungsanlagen sorgen dafür, dass keine verräterischen Dämpfe entweichen. Die Zeit der Küchenlabore geht vorbei. An die Wurzel des Übels kommt die tschechische Polizei nicht heran. Und schon gar nicht die deutsche. Ein bayerischer Ermittler hat die Situation in der Bild am Sonntag einmal so beschrieben. Es ist, als gäbe es in Tschechien einen Rohrbruch und wir hier schöpfen im Nebenzimmer das Wasser ab, ohne die Ursache bekämpfen zu können. In Klingenthal nimmt Elster 11 gerade einen schwarzen BMW unter die Lupe. Im Wagen sitzt ein Paar um die 50. Die Kontrolle kostet Zeit, aber sie beschweren sich nicht. Im Gegenteil. Viel mehr Drogenkontrollen, weil der Sohn ist auch betroffen, der ist abhängig und niemand unternimmt was. Also ihr eigener Sohn ist süchtig. Ja, Christel. Viele Jugendliche hier, alles Christel. Müsste viel mehr kontrolliert werden, anstatt Zigaretten und was weiß ich, Benzin, was ja eigentlich unwichtig ist. Aber es geht nur ums Geld. Traurig. Geht Ihr Sohn denn auch hier über die Grenze? Die gingen alle hier über die Grenze, die ganzen Jugendlichen. Wie alt ist Ihr Sohn? 26. Und wann hat er damit angefangen? Wer weiß. Vor Jahren. Erst Cannabis und dann Christel. Gewinnspannen von bis zu 300% lassen viele das Risiko, erwischt zu werden, vergessen. Gerade auch Kleindealer, die selbst suchtkrank sind. Der geistige Verfall wird auch dadurch für uns erkennbar, dass auch die eigenen Kinder benutzt werden, dass das in der Babyschale versteckt wird oder in der Windel oder einfach nur in der Kleidung vom Baby. Und das wird suggeriert, ich bin anständiger Vater oder anständige Mutter, ich komme hier rüber mit meinem Sohn und meiner Tochter und hier ist alles in Ordnung. Chemnitzer Zöllner und die Polizei haben in Johanngeorgenstadt 512 Gramm Crystal sichergestellt. Wie die Beamten mitteilten, waren vier Frauen aus Leipzig im Alter zwischen 32 und 38 Jahren sowie ein einjähriges Kind von Tschechien nach Deutschland eingereist. Freie Presse am 1. August 2013. Alle vier wurden vorläufig festgenommen. Das Kind kam in die Obhut des örtlichen Jugendamtes. Arbeitsgruppen, Sonderkommissionen, Verbindungsbüros, Zoll, Bundespolizei und Landespolizeien vernetzen sich im Kampf gegen Crystal. Zunehmend auch mit den tschechischen Kollegen. Austausch von Informationen, gemeinsame Fahndungsaktionen. Auch Hauptkommissar Schwab von der GER Ostsachsen hat einen direkten Draht. Wir haben sehr enge Kontakte. Ich habe zum Beispiel auf meinem Handy die Telefonnummer eines Kollegen in der Tschechischen Republik, der Tag und Nacht erreichbar ist, umgekehrt logischerweise auch. Das heißt, wenn ich etwas auf dem kurzen Dienstwege benötige, kann ich den jederzeit anrufen und bekomme die Antwort, die ich benötige. Im Idealfall führt die Zusammenarbeit zu Festnahmen oder zumindest zur Eröffnung sogenannter Spiegelverfahren. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Erkenntnisse der deutschen Ermittler dazu genutzt werden können, die Crystal-Lieferanten in Tschechien zu identifizieren. Auch in umgekehrter Richtung hat das schon zu Erfolgen in ungeahnter Größenordnung geführt. In unseren Ermittlungsverfahren haben wir eine erhebliche Diskrepanz festgestellt zwischen den eigentlich sichergestellten Mengen und den tatsächlich ermittelten Mengen. Das heißt, es gab einen Fall, in dem 250 Gramm Crystal sichergestellt worden sind. Letztendlich haben wir dieser Tätergruppierung aber insgesamt über 15 Kilogramm Crystal, die sie aus der Tschechischen Republik nach Deutschland illegal eingeführt haben, nachgewiesen. Die Innenminister von Bayern und Sachsen sind Stammgäste in Prag. Und einmal im Jahr tauschen sich Minister und hochrangige Polizisten im Bayerischen Hof über die Grenzkriminalität aus. Der Kontakt soll auf Polen ausgedehnt werden, weil von dort ein Großteil der Rohstoffe für die Crystal-Produktion in Tschechien stammt. An den Operationen Speedway 1 und 2, monatelangen Schwerpunktkontrollen im Kampf gegen Crystal, waren hunderte Beamte auf beiden Seiten beteiligt. Dass dabei 2,5 Kilogramm Crystal sichergestellt wurden, ist beinahe schon nebensächlich, angesichts der wertvollen Erfahrungen in der direkten Zusammenarbeit. Gut und schön, sagt Zollfahnder Ralf Wiegand. Zwei exemplarische Operationen sind kein Alltag. Es gibt diese Zusammenarbeit auf großer Ebene und es gibt halt die Zusammenarbeit auf kleinerer Ebene, wo man sich selber ein bisschen drum kümmern muss. Es gibt ja viele tschechische Kollegen, die auch gut Deutsch kennen. Also wir versuchen da schon ein bisschen was anzukurbeln, das ist aber dann eher nicht die offizielle Schiene. Die Tschechen haben mit sich zu tun drüben und da ist halt überhaupt keine Funkverbindung da oder Telefonverbindung, dass man da jetzt was, irgendwie so einen Krisenstab hat, der dann so was weitermeldet, das haben wir ja nicht. Die Skepsis gegen die hohen Töne auf politischer Ebene ist Wiegand im Gesicht abzulesen. Hatte man nicht vor einer guten Stunde einen Verdächtigen ziehen lassen müssen? Weil ein Drogenhund fehlte? Und ist es nicht frustrierend, dass die Schmuggler den Fahndern immer eine Idee voraus sind? Die Banden benutzen inzwischen ahnungslose Touristen als Rauschgiftkuriere. Sie heften Besuchern der Asiamärkte Drogenpakete mit GPS-Sender unter die Autos, die vor allem in eine Richtung fahren, nach Deutschland, wo Crystal deutlich mehr Geld bringt als auf dem tschechischen Markt. Wiegands Kollege Jens Hartmann hat vor einigen Wochen einen Tschechischkurs belegt. Er hofft, die Zusammenarbeit an der Basis damit ein kleines Stück voranzubringen. Wir haben auch auf kurzen Wegen gute Absprachen und können uns Informationen auf beiden Seiten beschaffen. Das ist natürlich sehr dienlich und die Kollegen sind sehr kooperativ und wollen auf jeden Fall diese Zusammenarbeit intensivieren. Und wir machen das jetzt noch nicht so sehr lange, aber es ist sehr vielversprechend und trägt schon die ersten Früchte. Aber wann kommt endlich der neue Polizeivertrag, der Beamten der jeweils anderen Seite in gewissem Maße hoheitliche Rechte einräumt? 2014? Dann könnten deutsche Polizisten selbst auf tschechischem Gebiet ermitteln und der vietnamesischen Mafia auf den Märkten das Handwerk legen. Hauptkommissar Schwab vom LKA warnt allerdings vor allzu großen Erwartungen. Es ist zum Beispiel unheimlich schwierig, eine Razzia auf einem vietnamesischen Markt oder Asienmarkt durchzuführen. Das heißt, es ist ein unheimlicher Aufwand. Und die Vietnamesen haben auch sogenannte Aufpasser, die sehr genau feststellen, wer Konsument ist und wer eventuell kein Konsument, sprich von der Polizei ist. Das heißt, die haben ein eigenes Überwachungssystem. Polizeioberst Kotschi aus Prag schätzt, dass jährlich bis zu 6 Tonnen Crystal in Tschechien hergestellt werden, zum Teil in mobilen Laboren. Die Kapazitäten wachsen und damit auch das Bestreben der Banden, neue Absatzmärkte zu erschließen. Das Bundeskriminalamt beobachtet bereits eine Streuwirkung auf Großstädte außerhalb Sachsens und Bayerns. Eine Tendenz, die sich verstärken wird, glaubt Kotschi. Schon jetzt kann man sehen, in der Arbeitsgruppe Crystal, dass früher waren da aus der deutschen Seite nur die Kollegen aus Sachsen und Bayern vertreten. Und bei dem nächsten Treffen in der Zukunft kommen schon die Vertreter aus 4 oder 5 Bundesländern. Das heißt, schon auf dieser Entwicklung kann man sehen, dass das Problem wird sich langsam in einen anderen Teil der Bundesrepublik weiter verschieben. Das LKA Sachsen-Anhalt hat bei Durchsuchungen Drogen im Wert von mehr als 500.000 Euro gefunden. 4 Verdächtige wurden festgenommen. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter kam in Untersuchungshaft, wie ein LKA-Sprecher am Montag sagte. An der Fahndung waren auch die tschechische Polizei und Zollfahnder aus Niedersachsen beteiligt. Fokus Online am 30. September 2013. Der entscheidende Tipp kam aus Tschechien. Schichtende für Elster 11 in Klingenthal. Keine Feststellungen, schreiben die Zöllner in ihr Diensttagebuch. Hartmann und seine Kollegen können eben nur Stichproben machen. Es ist politisch nicht gewollt, dass Grenzkontrollen rund um die Uhr stattfinden. Es ist freies Europa, also machen wir zeitlich und örtlich begrenzte Kontrollen, so wie es gewollt ist. Und klar, die Windmühlen drehen sich weiter. Es ist so, wie es ist und die Welt kann man nicht retten, letztendlich nicht vollends. Aber man kann sie ein kleines Stückchen besser machen und das alleine zählt. Giftküchen und Ameisenhandel. Warum Crystal Meth schwer zu stoppen ist. Sie hörten ein Feature von Frank Kempe. Es sprachen Martin Bross, Edda Fischer, Tim Korge, Anja Jatzeschan, Tina Amon-Amonsen und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Eva Pöpplein und Anne Bartel. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.